Moin Internet, ihr hört Folge 162 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir heute nochmal im physischen Gemeinschaftsraum Christina Kutscher, denn die Odyssee ist noch nicht vorbei. Nein. Immer noch kein Internet zu Hause. Nein. Aber wir haben uns wieder hier versammelt, Sonntag, Mittag zum gemütlichen Indie-Plausch, quasi hier bei mir in der Küche. Hat letztes Mal ja gut funktioniert und deswegen machen wir es einfach nochmal so. Mhm. Also, was sollen wir auch sonst machen? Was sollen wir sonst machen? Die Leute erwarten Content, die Leute sollen Content bekommen. Ja. Da muss man das auch mal so machen. Und ist ja auch ganz nett, mal so live und in Action zu podcasten. Genau. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife springen wir direkt in unseren Content hinein. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Okay. Mein Spiel. Und zwar, das erste Spiel, das ich vorstellen möchte, ist Tyrant's Realm. Tyrant's Realm ist ein Third-Person-Action-Adventure plus Roguelite-Komponenten plus natürlich Souls-Elementen, entwickelt von Team Tyrant. Und ich bin draufgekommen, wie wir letztes Mal auch schon festgestellt haben, wir gucken ja beide sehr viel Iron Pineapple. Und ich wusste, dass natürlich mir das bekannt vorkam. Ist das aus einem Iron Pineapple-Video, genau. Ja. Gab auch schon mal irgendwie so ein Prolog irgendwie, den man runterladen konnte. Es gab schon eine frühe Version von 2020, glaube ich sogar. Tyrant's Realm Origins heißt das, gibt es auf itch.io noch. Also arbeiten ein bisschen länger dran an diesem Spiel. Und ich hatte direkt eine Assoziation, als ich es gesehen hatte, an Rune. Kennst du Rune noch, das Spiel? Hm. Das kam 2000 raus. Das war auch so ein Third-Person-Hack-and-Slash-Action-Adventure. Mit so, also auch so diesen Pixel PS1 Visuals. Und da hat man halt so einen Wikinger gespielt, der Ragnarok verhindern musste, natürlich. Nein. Wie das halt so ist, ne? Und genau, das war, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, war das auch mal eine Zeit lang nicht erhältlich in Deutschland, weil indiziert wegen zu brutal, weil man auch dann den Gegnern die Gliedmaßen abhacken konnte, mit denen dann quasi Leute verprügeln konnte. Ja. So, was man ja. so macht, ne? Und genau, das war so meine Assoziation direkt. Man natürlich möchte auch Tyrant's Realm so Dark Fantasy, Grimdark mäßig sein, das ist alles sehr düster und blutig und, ne? Und ja, storymäßig gibt es nicht viel zu erzählen. Man ist ein Gefangener, der ausbricht. Und witzigerweise sieht man so ein bisschen so aus in seinem Startoutfit wie so der Mann, also eine Maske, dieser Maske, die man quasi anhat. Mhm. Und genau, bricht dann aus und muss sich halt durch verschiedene Level zum Tyrannen durchschlagen, dem titelgebenden Tyrant, der dann natürlich dann eine böse Armee befähigt hat und die ja alles irgendwie erobert hat und Schreckensherrschaft und muss natürlich dann den Tyrannen besiegen. Aber so magiemäßig auch. Genau, also der Tyrann kann tatsächlich Magie wirken. Ich glaube, die Gegner, denen man so begegnet, nicht und du auch nicht. Also. Also es ist quasi wirklich nur so nahkampfmäßig. Und teilweise auch Fernkampf. So ein bisschen, aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Und, also ja, wie gesagt, Story ist halt egal, so. Der Charme ist halt einfach diese kompletten PS1-Vibes von der Grafik her, mit diesem richtig klobigen Interface, also die großen Buttons und so. Und auch so eine richtig klobige Steuerung, also es ist nicht irgendwie jetzt so moderne Steuerung, flüssig und so, ist halt sehr abgehackt teilweise. Und das ganze Gamefeel ist halt einfach so PS1-mäßig und ist sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Genau, und dann, ja, man kämpft sich halt durch verschiedene Level, die alle so relativ kurz sind. Also, weil es halt ein Roguelite ist, ist so ein Run, ein erfolgreicher, dauert 40 Minuten vielleicht oder so. Um und bei, also sehr kurz tatsächlich. Ja. Aber wie viele Roguelites ist natürlich mit einem Run, ist es nicht getan. Mhm. Genau, und die Level sind halt so, ja, also man, so ein Irrgard, so ein Hedgemaze mit so Fallen zum Beispiel. Dann gibt es so eine alte Schmiede am Fuß eines Vulkans, wo dann eben so Lavaflüsse fließen. Dark Souls, ne? Ganz klar. Dann gibt es halt so ein Grab, das in so einer... Hä, wo gibt es eine Schmiede an einem Vulkan? Ja, in Dark Souls... Ach, dieses 2, dieses Iron Forge. Genau, genau. Bei Dark Souls 2, genau. Ja, und das Besondere daran ist halt, dass die Level alle prozedural sind. Also es ist quasi nicht gefixt. Das heißt, es wird immer neu zusammengesetzt von den Gegnern, von den Truhen, die es da gibt, etc. Aber manchmal hat man sozusagen am Ende, man kommt am Ende immer dann in so ein Safe Space, Also so ein sicherer Ort, wo man halt handeln kann und seine Tränke auffüllen kann und dann geht es halt zum nächsten Level weiter. Und am Ende von diesem Raum hat man manchmal noch so die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Wegen. Also hast du dann entweder dieses Level oder das andere Level. Am Ende ist man quasi aber immer natürlich im Schloss des Tyrannen und muss dann gegen Tyrannen kämpfen, ne? Ganz klar. Und auch die Steuerung super simpel. Du hast einen schwachen Angriff, du hast einen starken Angriff. Du kannst rollen, du kannst blocken, du kannst parieren. So, ganz klar. Und interessanterweise musst du zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad nicht alle Gegner töten, um durchs Level zu kommen. Du kannst auch speedrunnen, sozusagen. Mhm. Und musst du den Ausgang finden. Und nach dem ersten Durchlauf, weil natürlich, surprise, surprise, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn man sich dachte, das ist ein Roguelite, der Tyrann hat so ein magisches Artefakt, wo er die Zeit kontrollieren kann. Dann kurz bevor er stirbt, tritt die Zeit zurück natürlich und dann bist du wieder in deiner Zelle. Und ab da kannst du dann auch einen neuen Schwierigkeitsgrad einstellen. Und da kommen dann so ein paar zusätzliche Ziele dazu. Zum Beispiel, dass der Ausgang verschlossen ist mit einem Schlüssel. Und du musst halt dann kommen auch Elite-Gegner ins Spiel, die halt schneller sind, härter zuschlagen, mehr Lebensenergie haben. Und einer von denen hat halt den Schlüssel. Das heißt, du musst dann tendenziell zumindest die alle, bis du den Schlüssel hast, halt irgendwie attackieren und besiegen. Genau, und ja, wie funktioniert das Leveln? Es ist eben, wie gesagt, so ein Mix, also aus Roguelite und also dauerhaften und temporären Upgrades, dauerhafte Upgrades zum Beispiel, da kommt dieser Händler ins Spiel, in diesen Zwischenwelten, dass du eben dann, du kannst deine Flaschen upgraden, dass du halt dann mehr Flaschen, also mehr Heiltränke zur Verfügung hast. Du kannst upgraden, dass du Abkürzungen freischaltest, dass du den jeweiligen... natürlich. Weil es immer so, dass du halt... Du hast ein Level und dann hast du den Boss von dem Level. Mhm. Und das sind halt zwei unterschiedliche Bereiche. Und du kannst halt Münzen, die du halt sammelst, kannst du freischalten, dass du den Boss überspringen kannst. Also, dass du quasi halt das Level spielst und dann direkt das nächste Level kommst und nicht noch den Boss halt machen musst, sozusagen. Mhm. Und genau, das sind so die dauerhaften Upgrades. Oder zum Beispiel, dass du ein Ding freischalten kannst, dass du immer in deiner Zelle eine Startrüstung bekommst. Weil am Anfang ist natürlich schon deine andere Rüstung und du, temporär ist es ganz gut gelöst. Du hast dann so Schädelaltare in diesen Levels, das ist auch zufällig verteilt. Und da, wenn du den aktivierst, kannst du sozusagen zwischen Grün, Gelb und Rot wählen. Und das steigert dann die jeweils zugeordneten Rüstungen und Waffen und Schilde, steigert das halt dann also 40% mehr Angriff, 10% mehr Verteidigung und so. Und das Besondere ist halt, dass du, dass die halt exponentiell abnehmen, die Boni. Das heißt, wenn du quasi 10-mal grün genommen hast, dann hast du immer nur noch mal 10% auf deinen Angriff und nicht 40%. Und das halt, wie gesagt, jeder Waffentyp und jede Rüstungstyp halt in bestimmte Farbe zugeordnet ist. Ich glaube, das ist relativ random, also es glaube ich nicht irgendwie damit zusammenhängt, was das für eine Rüstung ist. Mhm. Und das Besondere ist eben auch noch, dass jede Rüstung hat, also die Rüstung, die du trägst, bestimmt, was für eine Spezialattacke du hast. Also zum Beispiel... Ja. Quasi. Ja. Mit einer Axt würdest du anders angreifen als mit einem Dolch. Aber das auf Rüstung. Genau. Ja. Also klar, die ganzen Waffen, natürlich unterschiedliche Movesets und irgendwie auch von Stamina, Ausdauer, Anforderungen und Geschwindigkeit natürlich auch unterschiedlich. Gibt es auch relativ viele Waffen tatsächlich. Und du hast halt immer ein Schild dabei. Da gibt es auch verschiedene Schilde, die dann auch irgendwie so besondere Features haben, sage ich jetzt mal. Und genau, bei einer Rüstung ist dann zum Beispiel, da gibt es dann irgendwie so eine Jägerrüstung, wo du so einen Wolfsfellkopf aufhast. Und da kannst du dann zum Beispiel so eine Wurfaxt, ist dann dein Spezialangriff. Da gibt es so eine Rüstung, Commander's Armor heißt die. Da ist der Spezialangriff, dass du eben so auf den Boden stampfst und so eine Druckwelle erzeugst. Und mein Liebling ist halt die Ritterrüstung, weil du dann so einen Shield Rush machen kannst, dass du dann quasi ein Schild vom Rücken nimmst und dann den Gegner halt wegschiebst damit. So. Und genau. Und also meine Lieblingskombination, wie gesagt, die Ritterrüstung und dann das Langschwert, weil das irgendwie so eine gute Kombination ist aus, ne? Also auch in Souls natürlich immer Langschwert genommen, ja, ganz klar. Und dann gibt es noch ein Schild, wo du quasi wenn du das trägst, kosten quasi Rollen und Rennen keine Ausdauer. Das ist ja auch ein Gamechanger. Ne? Mega-Gamechanger. Ja, wenn man eben viel rollt. Und das war bisher so mein, also wenn ich das gefunden hatte, dann bin ich immer durchgekommen. So. Und Genau. Und ja, es ist halt schon, wie gesagt, sehr, sehr grimdark, so das Spiel, aber es ist auch in sich so ein bisschen witzig, allein dadurch, weil es halt so ein bisschen janky ist, so von der Steuerung her. Und mein Liebling ist auch immer, die sind halt, wenn du Gegner erledigst, dann ist halt, also die haben halt, die sind alle halt geragdollt, sag ich mal. Mhm. Das heißt, wenn der Gegner gerade zuschlägt und du in dem Moment erledigst, dann fliegt er durch die Gegend und dann springen so Münzen aus ihm raus. Also so ein bisschen so. So wie ein Mario. Ja, genau. Ist ein bisschen, also so ein bisschen unfreiwillig witzig halt quasi auch so. Ne? Und natürlich, ganz wichtig noch zu erwähnen, es gibt natürlich auch Souls Easter Eggs. Und zwar gibt es manchmal Türen. Und wenn du auf die Türen zugehst, dann sagt er, does not open from this side. Mhm. Aber natürlich öffnet sich die Tür nie, weil das ist keine Funktion in diesem Spiel von den Türen. Das heißt, es ist einfach nur so für die Souls-Heads zu wissen, ah, okay. Mhm, ja. Ne? Genau. Und ja, also ich fand es tatsächlich relativ kurzweilig. Parieren finde ich sauschwer im Spiel, weil irgendwie gefühlt das Fenster sehr, sehr klein ist. Mhm. Aber ich bin bisher nicht ganz gut gefahren mit Rollen und Sidesteppen. Und habe aber tatsächlich erst jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Runs in der normalen Geschwindigkeit, sage ich schon, Schwierigkeit gemacht, weil ich einfach mir so ein bisschen Gold zusammensammeln wollte. Und da gibt es nämlich auch eine Rüstung, die Diebesrüstung, weil dann kannst du nämlich auch erledigte Gegner quasi nochmal plündern, nochmal so ein paar Goldmünzen bekommen. Und ich wollte halt so ein bisschen, also man kann es da grinden, man dann sagt, okay, man sammelt einfach so viel Gold, dass man erstmal alle Abkürzungen freischaltet, so ungefähr. Und dass man dann vielleicht alle Flaschen erstmal, also die Flaschen erstmal upgradet, die Heiltränke, um es sich ein bisschen leichter zu machen und dann vielleicht noch so ein paar gute, du kannst nämlich auch, wenn du Blaupausen findest, kannst du eben dann auch bei dem Händler besondere Waffen freischalten oder besondere Rüstung oder so, die du halt so nicht finden würdest. So. Genau. Und ist aber bis jetzt auf jeden Fall ziemlich launig, so. Ist halt die Frage, ob sich das dann irgendwie über eine zweistellige Stundenzahl hält, weil halt, wie gesagt, die Geschichte, ne, also wenn man was Storybasiertes sucht, es gibt auch keine, nicht jetzt irgendwie irgendwelche großartigen Mysterien, wo man sagen würde, das sind so Sachen, die man, wo man vielleicht dann bei Souls spielen, die ja oft auch keine, die Geschichte ja oft im Detail auch steckt. Ja. So, und das ist halt da auch gar nicht so. Genau, es gibt natürlich auch diese Itembeschreibungen, wo dann irgendwie besondere Sachen drinstehen, aber das ist halt nichts, es gibt keine Lore sozusagen in dieser Welt. Aber ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, glaube ich, weil ich allein mal aus Ehrgeiz natürlich dann auch in höheren Schwierigkeitsstufen mal Runs beenden möchte. Genau. Und ja, aber tendenziell auf jeden Fall eine Empfehlung und ist, glaube ich, gerade reduziert. Ja. Und kostet auch sowieso unter 10 Euro im normalen Preis. Also ist auch, das kann man durchaus mal machen. Was halt? Der 26. Ja. Ja, ein paar Tage ist noch reduziert. Ja. Gut, 8 oder 9 Euro. Ja. Aber wie immer gilt natürlich, wer diesen Podcast und Videocast früh hört und sieht, hat einen Vorteil, weil dann kann der oder diejenige nämlich vielleicht noch manchmal so einen Rabatt abgreifen beim Spiel. Ja, das ist oft der Fall, oder? Ja, ja. Also, das ist genau an dem Tag immer endet, wo die Folge erscheint. Ja. Also, haben wir abgesprochen mit den ganzen. Wir schreiben Devs immer voran und sagen, Steam, ja, mach mal hier einen Steam-Rabatt, bis unsere Folge rauskommt. Genau. Ja, soviel zu Tyrant's Realm. Ich bin total mesmerized von dem Video, das hier bei Steam die ganze Zeit abläuft, weil es wirklich irgendwie spaßig aussieht, wie du Gegner bekämpfst. Mich haben die ersten Screenshots so an Death Trap Dungeon erinnert. Mhm. Oder oh, ja, Gothic. Stimmt, das gab's auch, ja. Also irgendwie so in die Richtung ist ja auch Dark Fantasy so in die Richtung. Aber warum ist der Typ so krass muskelbepackt auf dem Bild? Warte, muss ich kurz aufrufen. Der Hauptcharakter, meinst du? Ja, das sieht er jetzt so hyper definiert irgendwie. Also sowohl die Grafik als auch sein Körper. Stimmt, ja, dieses Key-Artwork quasi. Ja. Dann, ne? Ja, keine Ahnung. Das passt eigentlich auch in diese Zeit. Ja, total. Das ist halt so dieser Style von so so 90er-mäßig sieht es einfach aus. Ja, schon. Oder halt auch so so Conan der Barbar, ja. so in die Richtung halt, ne? Aber ja, im Spiel selber bist du relativ sieht man es halt nicht. Sieht man es nicht so wirklich, das stimmt. Und ist auch, ja, ist eher so schmal. Aber naja, genau. Tyrant's Realm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Das klingt auch voll gut, aber ich frage mich, warum ein Roguelike? Also. Ja, gute Frage. Also wahrscheinlich zum einen, weil die damit relativ wenigen Assets, sage ich mal, ein großes Zeitbudget rausholen können. Mhm. So, ne? Weil du ja quasi dann, also du hast ja dann nur einen gewissen Pool von irgendwie ja, Dingen, die du in dein Level reinbaust, sozusagen. Und dadurch, dass halt ein Prozedural ist, kannst du halt natürlich dann, steigerst du ja automatisch den Wiederspielwert, so, ne? Weißt du, was ich jetzt gerade gesehen habe in diesem Video? Mhm. Springt so ein Hai über dich. Mhm. Ist der ein Boss? Ja, der ist ein Boss. Natürlich ist ein Mensch mit Haikopf ist auch ein Boss. Ja, ich lieb's. Ja. Also die Bosse sind teilweise auch relativ weird. Also du hast irgendwie dann einen so einen Elefanten, so einen großen Elefanten als Boss. Den habe ich auch gesehen. Ja. Dann diesen Affen, wo dann der Zwerg drauf sitzt. So ein bisschen. Oh Gott, ja. Ornstein und Smaug mäßig. Wobei du sie nicht einzeln bekämpfen musst, sondern halt, es sind halt einfach zwei Gegner und du, ja. Naja, es sind halt zwei Boss in einem. Das ist quasi nicht du. Aber die haben doch eine Lebensleiste, oder nicht? Nee, die haben zwei Lebensleisten. Achso, na dann ist ja mehr so wie die Twin Princess. Ja. Zweite Phase. Ja, ja. Weil, also. Stimmt, ja. Der sitzt ja auf dem. Ja. Also man muss wirklich ganz genau hingucken. Das macht es noch besser, dieses Spiel, ehrlich gesagt. Aber mich schreckt es total ab, dass es so ein Roguelike ist. Ich will dann doch irgendwie wenigstens so ein bisschen Geschichte haben. Mm. Und das dann einfach, weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren. Ja, ich glaube, du kannst auch noch, ich glaube, diesen Prolog oder so, den gibt es auch noch, genau, Prelude. Tyrant's Realm Prelude, das gibt es quasi als Demo. Da kann man nochmal reingucken. Mich irritiert, dass, also bei Steam steht dann ja immer an der Seite, ist dieses Spiel relevant für sie? Welcher deiner Freunde hat es auch? Und welchem Spiel, das du hast, ähnelt das hier? Mhm. Gut, ich habe jetzt kein Dark Souls bei Steam, aber sowas wie Gothic hätte ich halt. Aber stattdessen sagt es mir, es ist so ähnlich wie Vampire Survivors. Das ergibt gar keinen Sinn. Also ja, Roguelite, aber ja. Das ist das Einzige, wo irgendwie die Schnittmenge besteht. Ja. Steam ist manchmal weird, auch mit den ganzen Tags und so. Ist manchmal irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die Frage, die sich aber stellt, passen die Tags von Steam zu deinem Spiel, das du mitgebracht hast? Du, lass mich mal gucken, was die Tags sind. Ja. Ich würde fast sagen, ja, nach dem, was man so liest. Action, Abenteuer, Rollenspiel, Hack'n'Slash. Ja, Hack'n'Slash ist, ja, Rollenspiel, also das weckt große Erwartungen jeweils, diese Begriffe. Also, ich habe Afterplays gespielt, das ist von dem Solo-Dev Evan Kais aus Texas, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Und dieses Spiel kam im Juli letztes Jahr raus für Steam und itch.io. Es gab es aber schon vorher für Mobile. Okay. Und dafür wurde es auch optimiert eigentlich und entwickelt. Ich spiele das jetzt mit einem Controller, weil du kannst es nicht mit Tastatur spielen am PC. Und es ist ein wirklich zauberhaftes Spiel irgendwie. Weil das für Mobile entwickelt wurde, Also, wenn du es auf dem Handy spielst, hast du keine Knöpfe oder so. Manchmal hast du ja so ein Interface da. Gibt's nicht. Du drückst irgendwo hin und der drückt quasi, was auf dem Controller A wäre. Damit schwingst du automatisch dein Schwert. Es sei denn, du bist in der Nähe von einem Charakter, mit dem du dich unterhalten kannst. Dann initiierst du mit A den Dialog. Und man startet. Das ist so ein, ich weiß nicht, so ein pink, entfernt rothaariger kleiner Junge, glaube ich. Vielleicht ist auch ein kleines Mädchen, aber es gibt mir kleine Jungs-Vibes. Und man ist dann in so einer Welt, die sehr rudimentär ist. Also es ist so Pixelgrafik und du hast dann immer einen angedeuteten Feldweg. Links und rechts halt deine Bäume. Und dann weißt du, okay, da und da geht's ungefähr lang. Und dann geht man erstmal und man kriegt gar keinen Kontext zu irgendwas. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich da unterwegs bin, wieso ich da bin, nix. Und dann gibt es am Anfang nur einen Weg, den du gehen kannst. Und dann kommst du zu so einer Oma, die ein kleines Haus hat. Und dann gehst du in ihr Haus rein und dann klickst du den Herd an. Und dann sagt er dir, ja, das ist eigentlich aus Pappe und da sind Knöpfe drauf gemalt. Das ist gar kein richtiger Herd. Aha. Und dann gehst du wieder raus. Und dann sagt die Oma zu dir, ja, pass auf, hier, leg dich irgendwie schlafen. Du kannst hier bleiben. Wo sind deine Eltern? Soll ich sie für dich anrufen? Am besten, du gehst nicht weiter. Ruh dich erstmal aus. Mhm. Und dann kannst du aber nichts weiter machen da. Und sie macht da in ihrem kleinen Gemüsegarten irgendwas. Und dann gehst du weiter und dann siehst du noch die Sprechblase von ihr. So, ja, oder nicht. Geh halt weiter. Mhm. Mir doch egal. Und dann gehst du weiter. Und dann, also, es gibt ja so Spiele wie Bloodborne oder Tunic, wo du auch überhaupt gar keinen Kontext bekommst und keine Quest hast und nicht weißt, wo du hingehen sollst. Mhm. Da hast du aber genug Linearität drin, dass du den Weg, den du gehen sollst, findest. Mhm. Oder halt genug Roadblocks, dass du weißt, in Tunic gibt es ja dann relativ schnell eine Stelle, wo du nicht weiterkommst, weil du erst das Schwert finden musst. So. Das gibt's hier nicht. Du hast von Anfang an dein Schwert und du kannst überall hingehen. Und dann gibt es verteilt Gegner, die kannst du platt machen, dann kriegst du Goldmünzen und dann kommt man relativ schnell zu so einem Automaten, so einem Snackautomat. Da kannst du dir, was habe ich mir da geholt? Vielleicht ein Butterbrot? Nee, Soda habe ich mir geholt, so eine Limo. Die heilt einen dann halt. Und dann gehst du weiter und dann siehst du noch einen Getränkeautomat und der greift dich dann aber an. Dann machst du ihn platt, kriegst 15 Münzen dafür. Und dann geht man einfach so weiter, ohne zu wissen, warum einen jetzt auf einmal Getränkeautomaten angreifen. Und die anderen Gegner sind so kleine Schleimgegner und dann gibt's auf einmal so kleine Zauberer. Es ist komplett wild, komplett zusammenhangslos. Und dann bin ich weitergegangen. Und dann kam ich zu einer Kreuzung, da gab es ein kleines Schild, da stand nach Westen ist der blaue Gruselwald, nach Osten ist der grüne Gruselwald und nach Norden ist die Bibliothek. Und dann dachte ich, da gehe ich doch in die Bibliothek. Dann war ich da, dann war da so eine Person an der Rezeption und hat gemeint, hey cool, toll, dass endlich mal wieder jemand da ist, schau dich um, lies gerne. Wir haben zum Beispiel viel darüber, wie du mit Kreissägen jonglieren kannst, aber nimm auf gar keinen Fall die Bücher mit aus der Bibliothek raus. Und auf gar keinen Fall darfst du in den unteren Stock gehen zu deiner eigenen Sicherheit. Und dann dachte ich, okay. Ab in den unteren Stock. Ab in den unteren Stock. Mhm. Und dann war das aber, gigantische Bücherregale sind da überall. Mhm. Und eigentlich ist diese Welt richtig leer. Aber es ist so ein krasses Labyrinth auch da gewesen. Und dann habe ich einen Händler entdeckt. Der hat mir dann eine kleine Lampe verkauft später. Das wird gleich noch relevant. Mhm. Weil dann bin ich einfach irgendwo lang gegangen, komplett die Orientierung verloren. Und irgendwann war ich in so einem Gang. Und dann ging dann, also ich bin von rechts gekommen. Und links ging dann eine Treppe hoch und eine runter. Und in der Mitte lag einfach so ein Typ. Da spricht dich an mit Sub, also SUP. Und dann meint er so, ja, wenn du runtergehst, da ist kein Licht, brauchst halt eine Lampe, soll ich dich wieder zum Eingang beamen. Und wenn du hochgehst, kannst du eine kleine Shortcut freischalten, dass du quasi die Leiter runterkickst und direkt wieder bei der Rezeption bist. Da habe ich dann die Lampe gekauft, die Leiter wieder hoch, dann die Treppe runter. Dann bin ich da irgendwo lang gegangen. Man hat dann nur so ein kleines Schimmerlicht um sich rum. Wieder, überall nur Bücherregale und dann überall Sackgassen und dann bist du irgendwann hochgekommen auf die Regale. Dann musstest du so kleine Bretter finden, die über die Regale geführt haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich bin einfach irgendwo lang gegangen und dann stand da so, ja, da unten siehst du eine Säule, willst du runterspringen, dann springst du runter und dann bist du auf einer riesigen Säule, wo dann ein Augapfel ist mit so Spinnenbeinen. Und der sagte dann, der hat so Tentakeln, die er in so kleine Röhren gemacht hat. Und das eine kommt bei der Rezeption wieder raus. Und da hat er quasi nur eine Brille drauf gesetzt. Das heißt, die Person an der Rezeption war einfach nur der Tentakel von diesem Augapfel. Wow, okay. Und dann sagt er dir, er ist eine Gottheit aus einer anderen Welt und erinnert sich nur in der Welt, in der er war, hast du halt die Schwächeren getötet und bist vor den Stärkeren weggelaufen. Und dann hat er nur gemerkt, dass er durch Raum und Zeit gezogen wurde, weil irgendwer hat ihn gesummoned. Und dann dachten sie, der Augapfel würde ihnen dienen. Und dann hat der Augapfel alle getötet. Und dann weiß er nur, hat er irgendwie ganz lange in so einer Felsspalte verbracht. Mhm. Und er weiß, dass das große Schwert, das über allem hängt in dieser Welt, auch aus seiner Welt kommt. Aber was sonst, weiß er auch nicht. Und dann greift er dich einfach an, weil er sagt, du störst hier seine Ruhe. Okay. Dann besiegst du ihn und dann sagt er, okay, Spielstopp. Alles cool, lass nicht mal kämpfen. Ich schwöre, ich war mal nett, ich hatte mal Manieren. Und der ist total witzig und total sympathisch. Mhm. Und dann kommt wieder dieser Subtyp, der beamt dich dann zum Eingang zurück und dann hast du einfach nur ein paar Infos und gehst dann wieder. Okay. Und dann gehst du einfach irgendwo anders weiter, ohne dass du weißt, wo du lang gehst. Und dann bin ich beim Lakey Lake rausgekommen. Und man kann über Wasser gehen, offensichtlich. Natürlich, klar. Und jetzt bin ich gerade in der Stadt angekommen. Und du weißt immer, hast immer noch keine Ahnung, was überhaupt dieses Spiel will. Was es soll und was es will. Entschuldigung. Nee, ich weiß es nicht. Hm. Ich habe jetzt das Schwert gesehen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Aber genau das ist das Gute daran. Aber in der Stadt, das war ganz nett, da war irgendwie eine Person, die hatte irgendeinen Akzent. Mhm. Und die hat dann gemeint, hey, komm her, hier, ich mach dir eine Schale Nudeln umsonst als Willkommensgeschenk. Geh mal da und dahin, da wird dir weitergeholfen. Und dann habe ich die Stadt erkundet. Und das ist ja so Pixel 2D. Hm. Und da gibt es dann ja manchmal so Felswände mit einer Treppe innen drin. Dann weißt du, da kannst du hochgehen, eine Etage höher. Hm. Neben der Treppe sah es so aus, als würde da ein Skelett in so einer Mini-Höhle sitzen und dir was verkaufen. Und daneben stand so ein Typ. Ich dachte, okay, ein anderer Kunde. Und dann bin ich da hingegangen und dann ist mein Charakter einfach umgefallen. Und dann hast du so gesehen, wie sich so ein bisschen was abgepellt hat von der Wand, so ein bisschen plakatmäßig abgepellt. Und dann hat der Typ gemeint, ah ja, ich stehe hier schon eine ganze Weile, irgendein freches Kind hat hier so ein Plakat angebracht und ich habe mich gefragt, ob da jemand drauf reinfällt. Jetzt weiß ich's. Das war halt wie bei Roadrunner, bei dem Typ, ne? Einfach ein Poster von einem Skelett in einem Laden. Okay, und du bist gerade dagegen gelaufen, Anführungsstrichen. Ja. Mhm. Also so, das ist das Level, auf dem dieses Spiel funktioniert. Ich fand es aber richtig lustig, ehrlich gesagt. Also es ist richtig cute. Und ja, es ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Das waren, es gibt keine Karte, keine Quest. Ich habe jetzt bei Reddit eine Karte gefunden. Weil es ist, glaube ich, unmöglich, alles zu schaffen und alles zu entdecken. Und es stört mich ein bisschen, aber man muss sich davon lösen. Und ich glaube, das Ziel ist es, das Schwert zu besiegen. Mhm. Es gibt hier auch noch so auf den Screenshot so einen gigantischen Hirsch mit nur einem großen Auge und solche Sachen. So ein paar Dungeons und ansonsten halt diese gruseligen Wälder, durch die man gehen muss. Das Lustige ist, es gibt tatsächlich ein bisschen Kampfmechanik. Du kannst ja mit dem Schwert so hin und her fuchteln. Und ich habe jetzt bei dem einen Händler eine Gürtelschnalle gekauft und er meinte, wenn die Gegner genau deine Gürtelschnalle treffen, hast du eine Chance von 1:5, dass die Gürtelschnalle diesen Schlag absorbiert und du keinen Schaden nimmst. Ich weiß nicht. Man kann also kleine Kisten zerstören und das, also es sieht aus, als wären da so Liebesbriefe drin, so kleine weiße Briefe mit roten Herzen drauf. Und das ist dann die Gesundheit. Und dann läuft man da einfach so durch. Erinnert mich ein bisschen an Titan Souls, hieß es, glaube ich. Aber es ist irgendwie so dumm, aber so sehr zauberhaft und süß dabei. Und irgendwie ist es richtig lieb, das Spiel. Mhm. Also es klingt auf jeden Fall wild. Wie so Fiebertraum einfach. Ja, irgendwie absoluter schon. Absoluter Fiebertraum. Also es gibt auch keine... Also es gibt dann wahrscheinlich offensichtlich eine Lebensanzeige oder sowas in die Richtung. Ja, ich habe auch schon einen neuen Herzcontainer gefunden. Ach guck, okay, also ein bisschen Zelda-mäßig. Mhm. Aber gibt es irgendwie ein Inventar oder so? Ja. Mit den Schultertasten bedienst du das. Also A und die Schultertasten ist das, womit du interagierst mit dem Spiel. Ja. Ja, da ist jetzt meine Lampe drin, dann eine Kassette, die ich gefunden habe. Klar. Und ein Bagel, den ich gekauft habe. Mhm. Ja, und halt diese Gürtelschnalle. Okay. Spannend. Ja. Also wahrscheinlich, also man sieht so, man sieht, glaube ich, schon so ein bisschen, wo die Inspiration herkommt. Mhm. Ne? Also klar, halt so, so Zelda-mäßig halt so auch. Ja. Aber das ist schon spannend. Sieht auch ein bisschen aus, finde ich. Bisschen so RPG-Maker-mäßig. Ein bisschen, ja. Ja. Auf dem Screenshot sieht es ein bisschen so aus. Aber ja, spannend, dass quasi du immer noch, wie lange hast du gespielt? Bis jetzt? Eine Stunde erst. Okay. Aber ich finde, und nach, so viel erlebt schon. Ja, aber ich finde auch nach einer Stunde sollte man auch schon so ein bisschen eine Ahnung bekommen, was und warum. Das dachte ich auch. Also ich habe, irgendwas hat mich ja dazu bewogen, dieses Spiel über Steam zu kaufen. Mm. Deswegen ist es auch ein älteres, weil ich habe es vor Ewigkeiten schon gekauft für diesen Podcast und dann immer irgendwas anderes vorgestellt. Und jetzt konnte ich nichts anderes kaufen und runterladen, habe ich das halt gespielt. Ja, fair. Und irgendwas hat mich ja dazu bewogen, es zu kaufen. Und dann habe ich es angefangen, war total clueless und dann dachte ich, okay, irgendwie gar keinen Bock drauf jetzt. Mm. Aber ich glaube, das ist der Punkt, dass du einfach keine Ahnung hast, was du machen sollst. Da könnte man bestimmt viel reininterpretieren, von wegen im Leben ist es ja genauso. Ich meine, ich bin jetzt Anfang 30, ich warte immer noch darauf, dass ich mich als erwachsene Person sehe und weiß, was in meinem Leben so passiert und wo es hingehen soll. Ich glaube, es wird einfach nie passieren. Und da muss man einfach so mit dem Flow gehen, sich drauf einlassen. Und ich glaube, das hier ist vielleicht so eine Übung darin. Verstehe. Und vor allem funktioniert das, glaube ich, sehr gut, gerade weil es ja als Mobile Game konzipiert war. Du startest das, du musst dich nicht an irgendwas erinnern, sondern du gehst einfach los, besiegst ein paar Monster vielleicht, versuchst eine neue Gegend zu finden, aber du musst nicht wirklich am Ball bleiben. Mhm. Du musst auch nicht aufmerksam sein dabei. Also du kannst einfach durch die Welt gehen und, weiß ich nicht, ein paar Schleime und Zauberer besiegen. Oder so kleine Schweinchen mit großen Zähnen kommen dann noch wirklich abgefahren. Und du kannst einfach so ein bisschen was machen. Oh, dann auch abgefahren. Aus der Bibliothek raus bin ich dann nach Osten gegangen, über so eine Brücke. Unten habe ich gesehen, kann man Norden, Süden lang gehen. Da waren so ein paar Schleime. Und dann bin ich irgendwo lang gegangen und bin dann tatsächlich unter der Brücke rausgekommen. Und da, wo ich auf der Brücke noch lang gegangen bin, saß da eine kleine Maus. Und die hat dann gemeint, oh hey, ein Abenteurer. Ich hätte nicht gedacht, dass hier tatsächlich jemand ist. Ich bin von zu Hause ausgebüxt. Und dann siehst du, wie so zwei braune Pixel fallen. Und dann sagt die Maus, so, nein, ich habe mein Sandwich fallen lassen. Und dann springt sie zu dir und sagt, hier, guck, ich zeig dir was Cooles. Wege werden zwar angedeutet, aber manchmal siehst du, also alles drumherum ist dann so schwarz. Du hast ein bisschen Wald. Und daneben ist es dann schwarz. Aber manchmal siehst du noch so kleine Flecken Wald in dem Schwarz. Und das ist dann ein angedeuteter Geheimweg. Zeigt mir dann die Maus und sagt so, hier, guck, ich zeig dir, das ist voll cool. Und dann ist da so ein Schwert. Und wenn du dann ab da nach Osten gehst, und dann musst du beim Lakey Lake nach Osten und dann an der großen Kreuzung nach Norden und dann kommst du in die Stadt. Dann dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt. Wild. Ja, absolut wild. Hast du mal geguckt, wie viele Rezensionen das im App Store hat oder so? Weil bei Steam ist er relativ mau. Da steht gar nichts bei mir. Okay. Da steht nur hier sehr positiv bei Steam. Ja. Wie viel sind denn das? 81. Ja. Nö, du, aber kann ich ja mal machen. Ja. Fände ich mal spannend, so, ob das dann quasi mobile irgendwie so ein bisschen. Nee, 28 Bewertungen, 4,8 Sterne. Okay. Wild. Weil das hat auch wieder so, keine Ahnung, ich hab's ja, im Trailer steht auch irgendwie so, keine Ahnung, war auch irgendwie mal so ein Finalist für einen Award. Ja. So für Mobile Games und so, aber das heißt natürlich auch nichts, ne? Das kann natürlich dann auch immer. Ja, Mobile Games, ich glaube, da liegt die Latte nicht so weit oben, ehrlich gesagt. Ja. Aber das hier finde ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich es, ehrlich gesagt. Afterplays, ja, einfach. Ja. About 10 hours of unique gameplay and much more if you lose your way. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Das ist auch so Gamer-Humor. Das ist der Gute. Den mag ich, ja. Der Gute, ja. Guck mal, und hier siehst du auch so ein Genau, das gibt es dann auch. So Schweinchen, die haben so eine, wie so eine Mülltonne auf dem Kopf, auf der aber so ein so eine Speerspitze mhm. ist. Und dieses Schwein wird von einem Goblin geritten, hier auf der Website. Mhm. Normal. Ja. Sehr schön. Toll. So ein richtiges Lost Levels Spiel, auch unerwartet. Ich dachte, das wäre sowas wie Castaway oder wie das mhm. hieß, dieser Zelda-Klon, den ich vorgestellt ja. habe vor einiger Zeit. Nee, es ist was richtig Uniques. Es wirkt sehr lost-levelig auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall spannend. Ja, ja, so viel dazu. Jetzt habe ich so viel geredet, als hätte ich zwei Spiele mitgebracht. Ja, siehst du. Aber Tyrant's Realm habe ich auch lang und breit ausgetreten, das Spiel. Fast 20 Minuten darüber gesprochen. Wirklich? Ja. Ja, guck, jetzt ist auch schon wieder 40 Minuten. Ja, deswegen schnell weiter zum nächsten Spiel. Und zwar meinem zweiten Spiel, Symphonia. Symphonia ist ein ehemaliges Studi-Projekt tatsächlich. Und zwar ist es entstanden an der ISAT, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, Digital oder Digital. Es ist so eine Uni für Visual Effects und so Game-Animationen in Frankreich. Die aber auch irgendwie so einen, also die haben, glaube ich, drei Standorte in Frankreich und einen in Japan tatsächlich, über so eine Koop mit so einer japanischen Uni. Mhm. 2020 schon erschienen, das Studienprojekt, das Abschlussprojekt, und jetzt quasi als volles Spiel im Dezember 2024, also auch relativ frisch noch. Und ja, es ist eben ein Präzisionsplattformer, mhm. also in Richtung Celeste oder sowas wie Teil von Hollow Knight, eben im White Palace. Ist ja auch bekannt dafür, dann dieses Segment, das sehr viele Leute sehr frustriert hat. Und ähnlich bei Celeste gibt es auch Accessibility-Optionen, die du aber erst ein bisschen freischalten musst, was dann auch wieder so ein bisschen. Ja. Ne? Genau. Und es dreht sich darum, es spielt in dieser Welt von Symphonia, in der die mehr oder weniger aus Musik gebaut wurde. Also alles in dieser Welt hat irgendwie so einen Musikbezug, von der Architektur bis hin irgendwie so Landschaften, so dass alles irgendwie so ein bisschen. Soll also Musikinstrumente und so in die Richtung erinnern. Und das wurde von so vier GründerInnen quasi, ja, erschaffen, diese Welt. Und die dann sind aber über die Zeit halt dann verschwunden, haben sich aus der Welt zurückgezogen sozusagen. Und dann ist dann irgendwann diese Welt auch, ja, still geworden, um es mal immer in dem Jargon mhm. zu bleiben. Mhm. Und da gibt es quasi nur noch so Roboter, die durch diese Welt laufen, mehr oder weniger. Also keine Lebewesen mehr. Und einer von diesen Robotern, der soll so die Rolle des Dirigenten simulieren, der findet so eine Maske. Also es ist ein bisschen wie so diese Masken aus Venedig, ja. Vom Karneval. Nur halt nicht in bunt, sondern ganz in weiß. Und diese Maske bringt er quasi so eine Art Altar. Und dann entsteht aus dieser Maske Philemon. Und Philemon ist der Spielercharakter, der eben so eine Geige mit sich rumträgt. Also und genau, er muss mehr oder weniger muss man als Philemon dann durch diese Welt, es gibt drei, also einen so ein Hub, mehr oder weniger, und drei Welten. Und dort muss er dann drei MusikerInnen finden, den Trickster, der bei den Holzblasinstrumenten ist, der Kinglet, also so ein Wannabe-König, der bei den normalen Bläsern ist, mehr oder weniger, als Trompete und so. Blechblasinstrumente, genau. Und der Matriarch, die bei den Saiteninstrumenten ist, die quasi Cello spielt. Genau, und man muss dann eben, wie gesagt, diese drei Lebewesen, die wenigen genug übrig sind sozusagen in dieser Welt, dann zusammenbringen, dass dann eben am Schluss ein großes Konzert zusammengespielt wird, sozusagen. Oh. Von diesen vier Personen oder vier Lebewesen. Genau, und die Welten sind eben je nach der Instrumentenart gestaltet. Zum Beispiel bei Matriarch ist eben alles auf Streicher ausgerichtet. Da gibt es dann, sie beim Hintergrund so, sind dann so, so ganz so hügelige Felder, die alle aus so, ja, Instrumentenseiten quasi sind. Und einige von den Plattforming-Elementen haben dann auch damit mit so Seiten zu tun, damit so Fäden und sowas, so in die Richtung halt. Und genau, und bei den Bläsern zum Beispiel. Also die haben auch immer so, die Welt immer so Gimmicks, die eben mit diesem Instrument zusammenhängen, dieser Instrumentengattung. Bei den Bläsern zum Beispiel musst du immer so zwischen dem hinter den Kulissen und vor den Kulissen switchen, indem du halt so Rohrsysteme. Mhm. Du springst in so ein Rohr rein, wirst du reingesaugt und bist du halt im Hintergrund sozusagen. Und genau, besonders dabei ist es quasi ein non-violent Plattformer, also es gibt quasi keine Gegner. Sondern es ist quasi wirklich nur Springen und Fortbewegung sozusagen. Genau, durch deine Haupt, das Hauptelement, Interaktionselement, das Hauptverb ist eben einfach Geige spielen. Weil durch Geige spielen kannst du dann zum Beispiel manche Maschinen aktivieren. Wird dir auch immer angezeigt, dass du dann quasi da sozusagen Geige spielen musst. Und mit deinem Geigenstock kannst du quasi springen. Das heißt, den stößt dich vom Boden ab. So, und dann ja, springst du eben quasi. Und später schaltest du noch frei, dass du ihn noch so als Harpune benutzen kannst, dass du ihn so an bestimmte Fixpunkte halt schießen kannst und dann dich dann sozusagen da dran ziehen kannst. So. Genau. Und ich fand halt bis zwei Drittel dieses Spiels war das teilweise knackig, aber durchaus machbar. Es gibt immer so optionale Bereiche, wo du dann eben noch so ein paar Sachen freischalten kannst. Zum Beispiel so Erinnerungen von Philemon, dass du dir angucken kannst im Hub. So die Geschichte von dem Charakter so ein bisschen, ist aber nicht notwendig. Du kannst so ein bestimmtes Collectible sammeln, in besonders schweren Passagen, so optionalen, wo du dann eben mehr Gameplay-Optionen freischalten kannst, wo diese Accessibility mit reinschaltet, also mit reinspielt. Da muss man aber sagen, für die wichtigste, wie ich finde, Accessibility, nämlich die Spielgeschwindigkeit zu reduzieren, da musst du nur ein Ding abschließen und das ist relativ am Anfang, das ist fast schon noch ein Tutorial-Level, also das kann man relativ gut erreichen noch, sag ich mal. Und genau, ja, Stichwort Spielgeschwindigkeit, das habe ich am Ende sehr viel nutzen müssen. Also ich habe dann wirklich auf 50% reduziert, weil in der Blazer-Welt, das teilweise wirklich, also ich fand schlimmer als im White Palace von Hollow Knight war. So, also was ja, also wirklich, da musste man dann so durch Millimeter schmale Bereiche so einen richtigen Winkel finden, um durchzuspringen und irgendwie auch noch unter Zeitdruck und so. Also das war schon krass. Und ich meine, es gibt dann auch ein Achievement für, wenn du quasi mehr als 20 Mal in einem Raum stirbst, sozusagen. Und ich habe, glaube ich, in einem Raum gegen Ende bin ich wirklich dann 100 Mal oder so ohne Witz gestorben, so, weil auch die Checkpoints sind halt teilweise so ein bisschen unfair verteilt, finde ich, weil manchmal muss halt wirklich am Anfang, startest am Anfang des Raumes halt wieder. Und das ist halt schon ein bisschen krass teilweise. Es ist halt nicht so, ich finde die Kurve, die Schwierigkeitsgradkurve ist schon sehr exponentiell und nicht gut gebalanced, ehrlich gesagt, finde ich. Aber ich finde halt das Spiel an sich schon relativ charmant, diesem Setting einfach, dass er alles so ein bisschen auf Musik sich bezieht und das irgendwie auch so gameplaymäßig mit einbezieht. Und was da ganz cool ist, am Ende von jedem Biom machst du noch so ein kleines Mini-Konzert, so ein Duett quasi mit dem jeweiligen anderen Musikperson. Und natürlich ganz am Ende das große Abschlusskonzert natürlich auch. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und genau. Ja, es hat so ein bisschen. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass die Level so gestaltet sind, dass man durch manche Bereiche halt gar nicht so die Zeit hat, das alles aufzunehmen, weil man halt irgendwie unter Zeitdruck steht und dann irgendwie vielleicht da so durchrushen muss. So. Und ich finde, es lohnt sich halt schon so ein bisschen zu verweilen, sage ich jetzt mal, und halt einfach so ein bisschen die Welt anzugucken, weil es wirklich schön gemacht. Und macht halt einfach viele coole Dinge so, allein schon, dass man sagt, okay, es ist halt irgendwie auch so ein Plattformer ohne Gegner sozusagen und dann eben mit der Musik im Fokus. Also auf jeden Fall empfehlenswert, aber man muss so ein bisschen, man sollte, finde ich, diesen ersten Bonusbereich machen, wo man eben freischalten kann, dass man die Geschwindigkeit noch regeln kann. Ja. Und auch interessant tatsächlich, wie ich fand, noch so als kleines PS, diese Uni veröffentlicht alle Abschlussarbeiten immer auf itch.io auch, aus dem jeweiligen Jahrgang. Also es geht bis 2016 zurück. Und genau, das heißt, also ich habe es überflogen natürlich nur, aber so ein paar interessante Sachen sind auf jeden Fall auch dabei. Also vielleicht findet da auch der oder diejenige auch nochmal irgendwas so für zwischendurch, weil es natürlich dadurch, dass es Abschlussarbeiten sind, so nur kleine Projekte sind. Ja. Genau. Und natürlich packen wir den Link in die Shownotes von dem Profil, dem Itch.io-Profil von dieser Uni. Genau. Ich muss die ganze Zeit an Rayman denken. Ja. Aus mehreren Gründen. Weil da gibt es im allerersten Rayman-Teil auch ein zumindest in meiner Wahrnehmung berüchtigtes Musiklevel, weil das das erste von vielen Scheißleveln ist in diesem Spiel. Also du startest da ja in so einer Wiesenwelt mit einem kleinen Fluss, alles entspannt und dann kommst du in die Musikwelt und auf einmal ist die Hölle los und alles ist schlimm. Sehe ich hier irgendwie genauso? Also Rayman ist ja auch so Präzisionsplattformer, ohne dass du irgendwie die Chance hättest, präzise zu sein, aber du sollst es trotzdem sein. Und Rayman Legends ist ja auch schon viele Jahre alt. Ich glaube, ist das immer noch der aktuellste Teil? Ich glaube, ne? Ja, ich glaube, ja. Origins und Legends kamen relativ schnell hintereinander, aber ich glaube danach ja nichts mehr. Auf jeden Fall ist Legends ein hervorragendes Spiel. Mhm. Und dann gibt es ähnliche Mechaniken. Also auch, dass du, da sammelst du ja auch wieder so kleine Blupsis ein und am Ende ploppen die dann alle so auf, alle, die du gerettet hast, und singen ein kleines Lied für dich und so. Auch da kannst du quasi, hast dann, wenn du so eine Wikinger-Tochter freischaltest, so ein Schild. Ansonsten sind es, glaube ich, die Hände, wo sich dann jemand draufstellen kann und so. Also so ein bisschen was von dem, was du erzählt hast, sehe ich da auch. Then again, wie viel Innovation gibt es in so Präzisionsplattformen noch? Wenig, wahrscheinlich. Wenig, ja. Also es gibt nur eine Handvoll an Möglichkeiten, wie du dafür sorgen kannst, dass dein Charakter irgendwie von unten nach oben kommt. Entweder ist das mit Springen und irgendwelche, ich weiß nicht, hier sind das irgendwelche roten Gummikissen oder sowas. Oder halt so Haare, die dann zu einem Helikopter werden. Oder hier ist es, glaube ich, halt eine Windmechanik, ne, dass du irgendwie so der so ein Tuch aufbauschst. Ja. Ja, ja. Aber, also, warum nicht, ne? War ich bei Rayman, die Musiklevel, war das nicht irgendwie, dass du auch im Takt dann mehr oder weniger halt springen musstest, so ungefähr, zu dem... Im ersten Teil nicht. Ja. In Legends gibt es so Musiklevel. Ja. Das sind, glaube ich, das sind aber Speziallevel. Also du musst nicht im Takt, aber wenn du es im Takt schaffst, ist es halt... Deutlich einfacher. Sehr einfach. Ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Also das tatsächlich ja in dem Fall dann quasi nicht. Also der, das wäre natürlich noch so ein Ding gewesen, wenn er sozusagen sich so die Moving Parts an den Soundtrack orientieren, aber das ist in dem Fall bei Symphonia ist nicht so. Ja, weißt du, wenn du irgendwie so eine Pauke hast oder eine Trompete, so als Gegner, dem du ausweichen musst, wenn der dann halt auch das Geräusch machen würde, dass eine Pauke oder eine Trompete macht. Ja. Aber haben die irgendwie mit, ich weiß nicht, einer Musikhochschule oder so zusammengearbeitet für den Soundtrack? Also den Soundtrack hat ein Orchester tatsächlich eingespielt, ein richtiges, klar. Da hatten ja richtig Budget. Ja, ja, ja, also anscheinend schon, ja. Aber auf jeden Fall... Good for them. Good for them. Auf jeden Fall empfehlenswert. Aber Sunny Peak ist nicht die Schule, sondern die Leute, die das gemacht haben jetzt. Oder? Genau, genau. Okay. Wie gesagt, die Schule heißt Isard Digital. Ich muss sehr deutsch auszusprechen. Isard Digital. Genau. Ja. Damit sind wir auch schon durch mit unseren Spielen. Aber damit Leckerlevis nicht ganz in Vergessenheit gerät, hast du was mitgebracht? Ja. Du erinnerst dich an den Tomatensirup? Ich erinnere mich, ja. Ah, der ist immer noch so gut. Ich habe letztens ein neues Batch gemacht. Mhm. Perfekt. Sesamsirup funktioniert anders. Habe ich von Instagram. Man nimmt jeweils einen Cup, ich habe das abgeschätzt in der Tasse, wie viel ein Cup ist, Wasser und Zucker. Ich habe braunen Zucker genommen, weil ich nur noch den hatte. Und dann habe ich einfach auch geschätzt, wie viel schwarzer Sesam da reinkommt. Irgendwie so eine Handvoll habe ich da reingeworfen. Und dann ein bisschen Vanillesirup und so eine kleine Vanilleschote aufgemacht und rein. Alles aufkochen lassen, so nach Gefühl, bis man irgendwie das Gefühl hat, die Konsistenz passt, aber halt nicht auf voller Hitze, ne, weil soll ja nicht verbrennen, und immer schön rühren dabei. Und dann habe ich das durch ein Sieb, durch ein, heißt das so, Filter? Ja, das ist ein Filter. Naja, in der Flasche halt gefüllt. Jetzt sieht es aus wie Cola, aber es ist Sesamsirup für meinen Matcha-Latte. Und wenn man das vergleicht, der Tomatensirup hat dafür gesorgt, dass in der Spitze ein bisschen mehr los ist geschmackstechnisch, dass es ein bisschen vielfältiger ist. Und der Sesamsirup, der ist mehr am unteren Ende. Der macht die Basis so ein bisschen stabiler. Mhm. Der hat so was Nussiges, Erdiges irgendwie. Also beide bestehen natürlich zu großen Teilen aus Zucker. Klar. Und haben Vanille drin. Mhm. Aber das sind so subtile Geschmacksprofile, die da noch mit reinspielen. Und man merkt richtig einen Unterschied. Und ich mache ja immer nur so quasi einen Teelöffel mit rein. Aber also, kann ich nur empfehlen. Hm. Das ist toll. Sesamsirup, ja, spannend. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Im Gegensatz zum Tomatensirup. Tomatensirup, ja. Also, ich habe noch nicht probiert, tatsächlich Tomatensirup, aber kann ich mir entfernt vorstellen. Sesamsirup kann ich mir sehr vorstellen, auf jeden Fall. Ja. So, weil Sesam ist ja auch, verbindet man mehr mit Süßkram auch. Ja, es schmeckt so ein bisschen, also, wie das, was du halt so in Mochis oder sowas hast. Okay, gut, das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Sesamsirup. Sehr gut. Oh, also Vanilleeis bestimmt richtig. Ja, ja, stimmt. Vielleicht kann man das, wobei das vielleicht ein bisschen zu weird. Das ist einfach auch so auf so ein helles Brötchen oder so. Da musst du den aber doll einkochen. Ja. Meiner ist, ja so flüssig, ist jetzt noch sehr flüssig geblieben, weil ich auch einfach, war mir jetzt egal, ob der flüssig ist oder nicht. Ja. Verstehe. Okay. Ja gut, kommt auf die Liste dieser Sirup. Klingt für mich logisch, dass man das macht. Sesam, Vanille. Okay. Gut. Sehr schön. Dann soll es gewesen sein für diese Runde. Ja, Hilfe. Genau. Wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, was ihr gehört oder gesehen habt, dann teilt diesen Podcast oder Videocast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen. Und lasst uns bei Apple Podcast oder Spotify gerne auch ein paar Sterne da, Bewertungen mit oder ohne Text, wie ihr mögt. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de. Auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills. Ich mache jetzt Instagram-Content, neuerdings. Ja. Und ich habe noch meinen Newsletter. Und ich habe auch YouTube-Videos wieder gemacht, aber ich kann sie ja nicht hochladen gerade. Das stimmt. Das heißt, sobald du wieder Internet hast, ist quasi die Content-Welle rollt. Die Content-Welle rollt, ja. Ja, sehr schön. Natürlich findet ihr das alles auch in den Shownotes, die entsprechenden Links. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Thunderbird, ZNDT-ERBird, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer natürlich auch, an Pete Lektro für Intro und Outro dieses Podcasts. Ihn findet ihr auf YouTube unter seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mit Vorteil oder auch bei Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.